Erster, wir müssen aufpassen. Gott verspricht uns seine Ruhe. Niemand soll diese Ruhe verpassen. Zweiter, wir hörten die gute Nachricht. Die Menschen früher hörten sie auch. Aber sie glaubten nicht. Deshalb half die Nachricht ihnen nicht. Dritter, wir glauben an Gott. Deshalb kommen wir in seine Ruhe. Gott sagte, diese Menschen kommen nicht hinein. Seine Arbeit war aber schon fertig. Vierter, Gott sprach über den siebten Tag. Er ruhte am siebten Tag von seiner Arbeit aus. Fünfter, aber Gott sagte auch, sie sollen nicht in meine Ruhe kommen. Sechster, einige Menschen können in diese Ruhe kommen. Die ersten Menschen kamen nicht hinein. Sie haben Gott nicht gehorcht. Siebter, Gott nennt einen neuen Tag. Er heißt heute. David sprach viel später darüber. Hört heute auf Gott und seid nicht stur. Achter, Josua brachte das Volk nicht in die wahre Ruhe. Sonst hätte Gott nicht später von einem anderen Tag gesprochen. Neunter, es gibt also noch eine Ruhe für das Volk Gottes. Zehnter, wer in Gottes Ruhe ist, ruht sich aus. Er macht keine schwere Arbeit mehr. Gott machte es auch so. Elfter, wir wollen versuchen, in diese Ruhe zu kommen. Niemand soll Gott ungehorsam sein. Zwölften, Gottes Wort lebt und ist stark. Es ist schärfer als ein Messer. Es sieht tief in unser Herz und unsere Gedanken. Dreizehnter, Gott sieht alles. Nichts ist vor ihm versteckt. Wir müssen ihm alles erklären. Vierzehnter, Jesus ist unser großer Priester im Himmel. Er ist der Sohn Gottes. Wir halten an unserem Glauben fest. Fünfzehnter, Jesus versteht unsere Fehler. Er hatte die gleichen Probleme wie wir. Aber er hat nichts Böses getan. Sechzehnter, wir gehen mutig zu Gott. Er ist freundlich zu uns. Er hilft uns zur richtigen Zeit.